Elftens, Wassermann-Uranus-Prinzip. Manche sind vielleicht auch der Freiheit wegen gekommen, insbesondere Frauen, denen hier ein ganz anderes Leben, frei von all den Beschränkungen und Einengungen der normalen islamischen Gesellschaft winkt, denen hier in beruflicher, partnerschaftlicher und allgemein gesellschaftlicher Hinsicht Selbstverwirklichung in ungleich offenerer und freierer Weise möglich ist, für die dieser Schritt in Neuland ein Sprung um Jahrhunderte voran sein kann. Und das enthält auch Sprengstoff für diejenigen, die als Familien kommen, wo alle Betroffenen Kulturschocks erleiden können, wo Kinder und wiederum insbesondere Mädchen aus ihrer einengenden Tradition ausbrechen werden und ihres und das Leben der Familie bei ihrer Selbstbefreiung auf den Kopf stellen. Wieder andere zieht vielleicht die Möglichkeit an, hier gerade aus festgefügten Traditionen ausbrechen zu können und sich neue Möglichkeiten zu erschließen im Hinblick auf Lebensgestaltung und Karriere. Die hier gebotene Abwechslung und die verrückten Möglichkeiten unserer Gesellschaft mögen junge und idealistische Außenseiter und Künstler faszinieren, hier ihren Traum zu verwirklichen und mit ihren Idealen den Himmel zu stürmen oder wenigstens eine bessere Zukunft zu bauen, ihre Originalität zu leben und Selbstverwirklichung in eigener Regie zu betreiben, vielleicht eine Karriere im Showgeschäft anzustreben oder ihrer außergewöhnlichen Kunst zu leben, die ihre alte Heimat nicht zuließ. Das ist hier alles relativ gut und ungleich ungestörter, kreativer und sogar ausgeflippter möglich als in der alten Heimat. In Bereichen wie Kunst und Karneval gilt es hier als ganz natürlich, über die Stränge zu schlagen, aus der Reihe zu tanzen, verrückt zu spielen und seinen ganz eigenen, originellen Weg zu gehen. Hier darf man, wenn auch erst seit Neuestem uneingeschränkt, schwul und lesbisch sein und sogar bisexuell und anderer Meinung, kann sich in Mode und Kultur austoben und hat die Freiheit, sich selbst auszudrücken, solange man die anderer nicht bedroht oder beschädigt. Frau darf auch die Burka tragen, wenn Frau das wirklich will, wenn sich das bei uns auch kaum jemand vorstellen kann. Außenseiter sein ist hier immerhin möglich. Jeder darf auf seine, ihre Fasson glücklich werden. Jedenfalls in der Theorie und nach dem Grundgesetz. Und sollte das Neuankömmlinge beglücken, könnten wir an ihrem Glück teilhaben und unseres wieder wahrnehmen lernen. Wir haben einiges in diesem uranischen Bereich zu bieten und unseren Vorfahren zu verdanken und könnten uns selbst daran wieder mehr und mit Staunen und Genuss bedienen und erfreuen. Wir dürfen alle zusammen und jeder für sich originell, außergewöhnlich und einzigartig sein. Was für ein Fest der Individualität und der Individuation. 12. Fische-Neptun-Prinzip. Die ganze Flüchtlingsthematik und jede ihrer Wellen gehört archetypisch zum Neptun-Prinzip. Insofern lägen hier besondere Chancen der Lösung und Erlösung. So müsste uns auch das zeitweilig entstandene Chaos gar nicht so schrecken. Aus dem Chaos des Uranfangs, dem Tohuwabohu, ist alles entstanden. Und Nietzsche riet dringend, Chaos in sich zu bewahren, um das Besondere schaffen zu können. Immerhin kommen einige, wenn auch wohl insgesamt ziemlich wenige, vielleicht als Sufis, die ihrer Bestimmung nachkommen wollen und sich hier zurecht erhoffen, ungestört ihren Weg als Derwische oder Mystiker folgen zu dürfen, um sich im Ganz und ohne gesellschaftliche Gängelei hingeben zu können. Was für eine Bereicherung wäre es für uns, wenn hier Sufi-Schulen entstünden und tanzende Derwische sich in Orden organisierten, wie sie es in ihrer alten Heimat nicht dürften. Wenn weise Sheikhs ihre Weisheit jenen verkündeten, die bereits offen dafür sind. Wenn die Grenzen zwischen muslimischen und christlichen Suchern verschwämmen, angesichts der Tatsache, dass es nur ein und dieselbe Einheit gibt. Wie himmlisch, wenn uns ein tanzender Derwisch auf die dumme Frage, ob Mandala-Tänze auch bei Nicht-Muslimen zur Erfüllung führten, mit staunenden Augen antwortete wie mir einst, selbstverständlich, werde einfach ein tanzender Christ. Was, wenn die Weisheit eines Inayat oder Pirvilat Inayat Khan, die eines Rumi oder Ibn Arabi, in unsere Gesellschaft einflößen? Wie wundervoll, wenn sich Sufi-Mystik und franziskanisches Christentum mit seinem Armutsgelöbnis und Respekt vor allem Leben verbänden. Beide Seiten könnten voneinander lernen, gerade weil die Sufis, die ich kenne, noch ungleich mehr Zugang zur Mystik ihrer Traditionen haben als mir bekannte Christen. Und wir könnten uns fragen, wie steht es mit meinem Zugang zur Mystik meiner eigenen Tradition? Welche Rolle spielt Transzendenz in meinem Leben? Andere, und wahrscheinlich noch mehr, wollen vielleicht auch nur unsere Sozialsysteme ausnutzen und sich mit einer Karriere als geschickbedürftiger Sozialfall begnügen, wie es ja auch Einheimische immer wieder schaffen. Das mag aus einem traditionellen Vorurteil, dass Arbeit etwas für Frauen und Ungläubige sei, herrühren. Unsere schwierige Aufgabe wird es dann, solchen Betrug zu verhindern. Uns und vor allem ihnen zuliebe. Sonst werden sie zuletzt lachen und wir die Dummen sein. Und sie als dumme, schmarotzende Machos sterben. Das wäre unverantwortlich von uns, ihnen und uns gegenüber. Penner, Clochards wünschen sich wohl meist Erlösung aus ihrer Misere. Hier wäre Misericordia, das Mitleid und Mitgefühl des Herzens, gefordert und eine erfüllende Aufgabe für viele, die im Überfluss zu ertrinken drohen. Aber es ist eine Überforderung einer Gemeinschaft, solch unerlöste Neptunier einer ganzen Großreligion anzuziehen und durchzufüttern. Alle Flüchtlinge aufzunehmen ist eine ebenso schöne wie dumme Illusion. Das ist zahlenmäßig völlig unmöglich und, um das zu erkennen, muss man nicht Mathematik studieren. Zumal die epidemische Wirkung sicher ist. In diesen Handyzeiten spricht sich alles mit funkender Geschwindigkeit ungleich schneller herum als früher, wo es auch schon in Windeseile geschah. So rasch zur Minderheit zu werden, das können sich Einheimische kaum gefallen lassen und werden da keinesfalls mitspielen. Es macht schon jetzt Probleme, wenn europäische Frauen muslimischen Machos im wahrsten Sinne des Wortes den Dreck wegräumen sollen. Und zugleich ist das Anlass zur rückbezüglichen Frage für all jene, die sich von der Situation übervorteilt und ausgenutzt fühlen, wo sie dergleichen bei sich erleben, wo sie jemanden ausnutzen, und sei es nur den Staat. Und natürlich können und sollen wir aus dieser Situation lernen. Diejenigen mit Flüchtlingsberührung müssen das täglich, aber wir alle könnten es zu unserem und unser aller Vorteil. Kilian Kleinschmidt leitete eines der größten Flüchtlingslager an der syrisch-jordanischen Grenze. Er bekannte in einem Interview, wie er eine Lektion in Sachen Neptun-Prinzip annehmen und eine Illusion loswerden konnte. Ehrlich gesagt haben wir die Kontrolle schlicht verloren. Die Leute haben sich von unseren Ordnungsvorschriften und Plänen knallhart befreit. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, dass der Mut zum Chaos ein menschliches Miteinander ermöglicht. Oder, wie es Nietzsche formulierte, du musst noch Chaos in dir haben, um einen tanzenden Stern zu gebären.